Quarantäne-Vibes, die dritte. Nach Tagen in der paranoiden Selbstisolation haben wir uns langsam aber sicher damit abgefunden, was so die Vibes in den kommenden Wochen werden sein. Homeoffice, Skype-Konferenzen und das stete Gefühl, dass dir die Decke vollends auf den Kopf geht, verleitet zu subtilen Panikattacken und Entzugserscheinungen vom fehlenden Nachtleben. Genau dort kommt dein wöchentlicher Stromstoss ins Spiel. Ampere bringt dir wie jede Woche die passenden Vibes fürs Bestaunen von deinem Konservenvorrat oder für den zurückhaltenden Exzess während der Laptop-Hypnose. Elektronische Musik mit einer Sorgfalt selektiert, wie du sie sonst selten findest. Als Podcast, Radioshow oder wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify. Während die letzten Episoden intime Stromklänge zwischen friesommerlichem Güpplematerial und bunkerhaftem Delirium am Start hatten, liefern wir in der 32. Folge von Ampere tieffrequente Kompromisslosigkeiten mit ordentlich Auszugpotenzial. Wir nehmen die an der Hand, Entdeckungsfreude inklusive. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Die Impfstoff noch auf sich warten lässt, hat das Labor vom Engländer Prescribe the Vibe mit dem ersten Tune von dieser Show bereits eine gute Therapiemöglichkeit für den Wohnzimmerkoller an den Start gebracht. Der Track In Control ist brandneu, stammt von seinem heiß ersehnten Debüt und bietet mit Classic Bump and Grind sowie R&B Samples alles, was Garage so toll macht. Abrölen geht auch allein, egal ob Moe oder Fregenet, wir stoßen auf bessere Möhne da. Wir machen gerade weiter mit Qualitätsstuff aus London. Die Kids von Interplanetary Criminal haben mit ihrer letzten EP aufs Ende der letzten Sommersaison nochmal für echt romantische Momente auf der Tanzfläche gesorgt. In der mittlerweile vertagten Clubsaison kommt aber der Breaker-Remix vom Track Sensational voll zum Tragen. Leider Crew Inside. Pow, pow, pow. thing for the ladies in town, and the guys around town to rock around, in town, and the guys around town to rock around, in town, and the guys around town to rock around, in town, and the guys around town to rock around, Dass England mittlerweile keinen Hoheitsanspruch an Bassmusik mehr stellen darf, ist seit überaus langer Zeit bewiesen. Alle Formen von dieser Subkultur werden international wertgeschätzt und weiterdenkt. So auch in der Heimat. Auf dem Lausanner Label Files Records zeigen zwei Dudes aus Dänemark namens Circuit 900 auf dem Track Undone, wie Tribal Vibes mit UK-Einschlag zu tönen haben. Dicke Bass und karibische Perkussion für den ersten Schweißtropfen auf der Stirn, auch wenn der vermutlich für dein YouTube-Workout in der Quarantäne reserviert ist. Schaut's gerne raus an die dänische Antwort auf Safri Duo. Seit dem Start konsequent mit Hot Stuff. So bietet auch der nächste Tune Fire Vibes für unterkühlte Tanzbeine und bietet eine dringend benötigte Hitzewelle gegen die mentale Kältefront. Das Londoner Label More Time hat in den letzten 3 Jahren super hart dafür geschafft, Garage und Club Sounds wieder gross zu machen. So quasi im Vorbeigehen ist daraus eins der wohl aufregendsten Label der letzten Jahre entstanden. Konfrontativ, kreativ und 100% Heat auf dem Dancefloor. Das belgische Traditionslabel R&S kommt hier ganz korrekt und hat Ende 2019 eine Compilation mit Tunes von More Time rausgehauen. Unser Highlight droppt dort der ghanaische Produzent Bright, der per partytauglichen Nonsense-Lyrics auf einem intensiven Clubbeat so einige Festivals und Clubs gleichermaßen zum Bodycount zählen. Anytime I call for your phone top, you know they want pick, baby, what's up? It be like say the things me that you talk, you know they want hear, you they mess up. I they give you money, I they bang bang. Baby, send me what they want, I say maintain. That bang, it cost the time, I bear my bed to me and you send. This kind than love, though they make sense. I know they feel do nothing for my body. I they want buy you plane, you they want bands. You they turn shocky to a zonto. Shaku shaku shaku in my condo. Tell me what you want, in my habo. Hope I saw them I come about Nuendo. Nuendo? No, no, send me message, you know one said. How can I just beg for sex? This be something we for discuss. If I talk now, you say I did this step. Why I'm Africa, they my bread. No be you, they butter my bread. Want to my carte, all of my friends. 14 and so safe free my end. Ice cream, when you touch me, ice cream. Licking vanilla, strawberry, they really sweet me. White, blue, red, green. When you touch me, ice cream. Too much sugar in your love, they really hurt me. Tell me message, you know one said. How can I just beg for sex? This be something we for discuss. If I talk now, you say I did this step. Why I'm Africa, they my bread. No be you, they butter my bread. Wanting my carte, all of my friends. 14 and so safe, free my end. Ice cream, when you touch me, ice cream. Licking vanilla, strawberry, they really sweet me. White, blue, red, green. When you touch me, ice cream. Too much sugar in your love, they really you the 10 day to a midnight. With a laugh, seven, then the 10 fights. Charlie, make you tell me your shoe size. I'm a go France, and I'm a twa bro, why? Your love, they bright bastard. Chocolate, cocoa. I'll show you what you don't know. Oh, yo. Whenever I see you calling, I don't go waste time, I go pick up. Wherever I see you falling, I go tend to a bed, make you fall on up. Do you hear me? If I don't see my good, you go near me, eh? Will you hear me? From the 7 minutes, you hear me? Tell me message, you know one said. How can I just beg for sex? This be something we for discuss. If I talk now, you say I did this step. Why I'm Africa, they're my bread. No be you, they butter my bread. Wanting my carte, all of my friends. 14 and so safe, free my end. Ice cream, when you touch me, ice cream. Licking vanilla, strawberry, they really sweet me. White, blue, red, green. When you touch me, ice cream. Too much sugar in your love, they really hurt me. Wir werfen nochmal ordentlich Zündstoff nach. Das Thermometer bleibt dank karibischem Kontrollverlust noch immer in der Nähe vom Siedepunkt. Coming In ist ein Track in Übergröße. Der Tune Freaky vom UK Funky Boss Rosca bringt gerade ein ganzes Volleyballteam an MCs mit sich, die sich auf dem reduzierten Beat pudelwohl fühlen. Wir entstauben Zeige und Mittelfinger und geben ein dickes F auf die Däumchen drehen. BC Dea! Fox Dea! Seriously Dea! Cheeky, me don't see you with it, she freaky. Yeah, when me dip it on the nani, don't see you with it right now, see she on it. She cheeky, me don't see you with it, she freaky. Yeah, when me dip it on the nani, don't see you with it right now, see she on it. Tattoo pan skin, tongue ring, nose ring. Hotter than hell, but that's no sin. You think me never see the Snapchat you posting? I saw me know, say you tight like a clothespin. Healthy body, pull up on the protein. Love how you keep it real, no joke thing. Can't take the girl, let me know them bad. And I talk about, I don't really do those things. Not you, you are expert. More than an expert, you're a sexpert. Bend over, show me your best work. Your leg work, make me head hurt. Dash money pon you all of me net worth. As long as you stay in my network. You think that she bad, it gets worse. Facts, I gotta tell you more in the next verse. Cheeky, me don't see you with it, she freaky. Yeah, when me dipping on the nani, don't see you with it right now, see she on it. Cheeky, me don't see you with it, she freaky. Yeah, when me dipping on the nani, don't see you with it right now, see she on it. Where you get that sauce from? Get your freaky sauce strong. I mean, one room, I want your freak and kill your last man. Now, judge you do me, dear, me swear ain't nothing rash wrong. Indeed, it's far from, do you know fear or caution? It's really still intriguing me what's in the saucepan. Mommy, you're swinging saucy, damn it, and it's awesome. My lie up in the stratosphere, swinging from a chandelier. Some freaky kind of tonic, yeah, you're sexy, can't done. Cheeky, me don't see you with it, she freaky. Yeah, when me dipping on the nani, don't see you with it right now, see she on it. Cheeky, me don't see you with it, she freaky. Yeah, when me dipping on the nani, don't see you with it right now, see she on it. Valentine's Day, just come. Bottle of Magnum, bottle of rum. No champagne, no glass. When me touch down, show ass. My girl, you are the beat of me heart. Don't know you're freaky from the start. No chain, no whip. Tight panani and brick like brick. She's a powerful mover, have more suction than a hoover. And we know if you watch fake taxi, she get back in the back of a Uber. And you know that's a hit. Where she a move her hips, where she a wine her waist and I use her lips. Just with 5 stars and a tip. Jeez. Ebenfalls vom super einflussreichen Mortime-Label aus London und hat den perfekten Brückenschlag zwischen Moschino und Kerko geschafft. Auf dem Track «Watch How Me Tweet» hat Italienerin DJ Tess gerade gehörig unter Beweis gestellt, warum sie seit einiger Zeit ziemlich schnell durch die Decke geht, auch wenn sie schon bereits seit 10 Jahren mit Dancehall, Bashment und Hip-Hop experimentiert. Fun Fact, sie hat im 2015 in der italienischen Reality-TV-Show Top DJ den 7. Platz belegt. Glücklicherweise ist sie kurz darauf runter in die britische Hauptstadt gezogen und hat sich dort in der kürzester Zeit in der lokalen Subkultur etabliert. Mehr englische Bass-Goodness gibt's mit dem nächsten Tune. Die Grime Dons Khan & Neek aus Bristol betreiben Social Distancing mal ein bisschen anders und liefern auf ihrer neuesten EP klassische Dub-Tunes, nur halt mit ein bisschen mehr Faust in der Luft. Yes, I am. We'll be right back. heisst, der Druck auf dem Brustkorb beim nächsten Tune ist nur psychosomatisch. Der California On Hell repräsentiert englische Bass Attitude mit einem guten West Coast Twist, wo Dre und Co. ziemlich viel Respekt zollt. In der kürzesten Zeit hat sich der Dude in der Street Cred Statistik etabliert und eine Art Cult-Following erarbeitet. Der Track East Bay Grime steht stellvertretend für den ganzen Katalog. Wärmste Empfehlung aus dem Ampere HQ. Zurück von der Westküste, direkt über den Röstigraben in Süden. Geneigte Ampere-Hörerinnen müssen wir die Brainwaves-Crew nicht mehr wirklich vorstellen, daher nur ein kleines Recap. Straight Outta Geneva, eng mit der Usine verknüpft, immer mit einem Fire-Output, wie am kommenden Beispiel zu hören. Am I a Joke to You vom Herrn Neff spielt mit IDM und setzt auf desorientierende Sounds, um die Intensität nochmal ein ganzes Stück aufzufahren. Während die verspulten Synths immer schneller um den Kopf umschwirren, hebt uns der militante Elektrobeat mit zumindest einem Fuß auf dem Boden von der Tatsache. Direkter Marschbefehl für rhythmische Ideen einbiegen. Wir zeigen dem Corona-Ding, auch wenn es nur im Homeoffice ist, die kalte Schulter. Yeah. Nach tumultartigen Tunes zur Bekämpfung von nächtlichen Entzugserscheinungen nehmen wir den Fuß vom Gaspedal und rollen langsam per Tagtraum bis zum Stillstand aus. Besinnlich und zurückhaltend liefert das Duo Sunda Arc auf dem Track Him allerfeinste Elektronika, die kurz durchschnaufen lässt und sowohl die wohlig warme Unbeschwertheit vom Frühling wie auch die Bittersweetness vom Herbst gekonnt vertont. Wenn du das Zeug für deine eigene Favoritensammlung haben willst, findest du alle Tunes von dieser Sendung in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Lass am besten gerade ein Follow dort, wenn du vorbeischaust. Feigschwängerten Fiebertraum treibt es uns weiter in alpines Territorium mit einer Sonnenarbeiter-Anthem par excellence. Der Dabokai ist aus dem lokalen Nacht- und Kulturleben kaum wegzudenken. Seit rund 25 Jahren versorgt er die feinsten Konzertlokale und Clubs, die by the way momentan gerade unglaublichen Support von dir brauchen, mit Premium-Dubby-Vibes inklusive Rundfahrt durch den echo-geschwängerten Kosmos. Auf dem Track «Moi et toi» von seiner LP «Alpine Dub» trifft filigrane Instrumentation auf ein reduziertes Arrangement und charakterstarke Vocals. Der Dabokai schickt klassische Roots Dub in die Westschweiz und kommt mit ziemlich entspannten Vibes zurück. «Moi et toi» Tune in my head, catch it, shoot the moon, shut up about it. Her groom isn't he fit? He picked up smoking when she quit. I was misled by the ring that we read the book twice. Had a fling with a cuckoo, couldn't cook a single meal, but he went to the market. Umschlungene Vibes nicht gerade an der Tagesordnung liegen, skippen wir den Laidback-Mood im Kerzenlicht und täuschen Kräutertee gegen Red Stripe aus der Dose. Die Supergroup Dimental hat den Track Way I Feel vor rund 5 Jahren veröffentlicht und hat dazumals schon für Furore gesorgt. Das Ding tönt wegen entspannten Breakbeats, dicken Basslines und einem radiotauglichen Vocal-Sample noch immer fresh und wird darum auch 5 Jahre später noch gespielt. You don't know. The way I feel. keine Zeit zum Gefangenen nehmen. Wir schalten im gefühlt 15. Gang und schicken Liebe an Londoner Radiosender Rins FM, wo die kommende Banger auf ihrem Label released haben. Es gibt eigentlich nicht wirklich was zu sagen. Es ist Baselines, ist nicht intelligent und hat auch keine krasse Origin-Story, aber der Tune slappt. Coming In ist I Know You Want Me for Royalty. Wir kontern dystopische Maschinenästhetik mit brasilianischem Frostschutzmittel. Lisa ist knapp 20 und reißt gerade mit einem ultrahohen Killstreak die komplette holländische Szene auf. Neben Schulter an Schulter Sessions mit Princess Nokia und Mickey Bianco hat sie letztes Jahr den offiziellen Soundtrack zur Revolution, nämlich der Underground-Hit National Gangsters von Farai, dafür remixen. Im Gegensatz zum Original geht es hier aber nicht aufs Maul, sondern ein bisschen Platz für nuanciertere Momente, wo die in 4,5 Minuten durch Techno, Hardcore, UK Garage und mehr ziehen. me put it in a cup of spa from the minivan. Take the seed and me make the ash shine. And me put it in the barrel, come me know it no spoil. And I must maintain me own, I must maintain. And I must maintain me own, that me, eh, eh. And I must maintain me own, I must maintain. And I must maintain me own, that me. And I must maintain me, and I must maintain. It's way in my brain. And I've been moving around like a human flood. Smoke out of my mouth and out of my nose. I blow it in the air and make the smoke expose. In a West Milano where the sense I come from. I put it in a copper spout from the minivan. Take the seed and me make the ash shine. I put it in the barrel, come and know it no spoil. And I'm a slang take me on, I'm a slang tanger. And I'm a slang take me on, that me. In my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. Way in my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. Oh no, it's way in my brain. It's way in my brain. It's way in my brain. I send me smoke it and me pass it through the window. I me give it to me next door neighbor. Me say me smoke it and me pass it through the window. I me give it to my next door neighbor. Because in me eyes say it's red like blood. And I been moving around like a human flood. And smoke out of my mouth and out of my nose. Me smoke it in the ear cause it must expose. And I must maintain me on, I must maintain. And I must maintain me on, that me. And I must maintain me on, I must maintain. And I must maintain. Kurz vor dem Schluss hat es nochmal ein gewaltiges Feuerwerk gegeben. Einer der wohl grössten Dancehall-Tunes ever und ein grosser Meilenstein für die Demokratisierung von Musik ist gerade gelaufen. Der erste Hit, der sozusagen komplett mit Trash-Equipment geschrieben worden ist. Der ansteckende Rhythm, der auf Under My Slang Tang den Takt angibt, ist zum Grossteil literally ein Preset von einem Casio-Keyboard. King Jammy und der Wayne Smith haben mit dieser Produktion Dancehall-Szene von heute auf morgen verändert und einer von meinen absoluten Lieblingstunes dabei erschaffen. Ampere setzt zum Endspurt an, die 32. Folge liegt fast hinter uns. Um aber den Blutdruck nochmal auf gesundes Niveau zurückzuholen, liefert ein Lokalmatador die letzten Schallwellen von dieser Episode. Der Hof ist eine Hälfte hinter dem Label Light of Other Days, ein ziemlich fantastischer DJ und beweist immer wieder ein hervorragendes Gespür für die Tunes, die ein bisschen dazwischen stehen. Dubby Vibes von der Zürich Riviera, immer mit Handkuss. Big Ups sind dabei gewesen. Wir hören uns in einer Woche vermutlich am gleichen Ort wieder. Für Fire Vibes in der Sperrzone findest du alle Songs von dieser Episode in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Folgen zum Nachvollziehen auf der Webseite von deinem Lieblingsportal. Lasst euch bis dort nicht in Wahnsinn treiben, das kommt schon alles gut. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Ampere.